Ja, hallo und herzlich willkommen zur 92. Ausgabe von Open Science Radio. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ist ein klein wenig her, aber ich bin wie immer nicht alleine. Mit mir der Konrad. Hallo. Ahoi. Wo fangen wir an? Wollen wir ein bisschen Hausmeisterei machen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ganz sinnig, wenn ich jetzt meine Aufzeichnung finde. Da. Ja, genau. Denn unser großer Plan, mit diesem Podcast reich zu werden und alle Verlage aufzukaufen, von dem müssen wir uns jetzt leider verabschieden, befürchte ich. Also zumindest von dem Weg, den wir bisher gegangen sind. Kurzum, ich habe mich erdreistet, einfach Flatter kommentarlos rauszuschmeißen, und zwar komplett. Ich habe sozusagen auch privat meine Flatter-Accounts gelöscht, nachdem es merkwürdigerweise auch so ein bisschen hin und her gab, weil es nicht gelöscht werden konnte. Aber das war, glaube ich, ein technisches Problem. Ich will das gar nicht begründen. Ich bin einfach nicht mit der Zusammenarbeit mit AO. Das ist nicht so sehr meins. Und ich denke, das tut uns nicht sonderlich weh, weil darüber kam relativ wenig. Nicht zuletzt auch geschuldet sicherlich der unregelmäßigen Veröffentlichung von unserer Seite. Aber das ist kein großer Schaden, den man da einfährt. Ganz im Gegenteil. Und das, was wir an Kosten haben auf der Hosting-Seite oder Server-Seite, ich denke, das ist so vertretbar, dass das auch ohne Spendenzuwendungen geht. Wenn jemand sagt, er möchte gerne was spenden, spendet es lieber in einem Open-Source-Projekt. Ich denke, das ist sinnvoller aufgehoben als bei uns. Wenn jemand unbedingt uns was spenden möchte, dann lass es uns einfach wissen. Dann denken wir darüber nach, wie ihr uns eine Flasche Bier schicken könnt oder ähnliches. Insofern ganz gut. Was mich noch so ein bisschen dazu bewogen hat, ist, gerade in diesem Podcasting-Bereich ist eine sehr, sehr starke Diskussion in den letzten, ich würde sagen, Monaten, fast ein Jahr, entstanden rund um das Thema Monetarisierung, und jeder so, wie es ihm beliebt, aber ich habe festgestellt, dass ich mich mit dem Thema Geld und Podcast so überhaupt nicht anfreunden kann, zumindest nicht für mich, und ich finde, das fühlt sich auch deutlich besser an, jetzt sozusagen auch aus so ein Stückchen weit aus diesem Spendending raus zu sein, weil jetzt ist, kann man mit Fug und Recht behaupten, jetzt ist es halt wirklich einfach wieder pro bono. Genau. Genau. Also solltet ihr noch Subscriptions oder ähnliches fürs Open Science Radio haben, könnt ihr die getreu dann auch beenden. Ja, genau. Das nächste, was hoffentlich dieses Jahr kommen wird, ist die, hatten wir auch schon mal besprochen oder angekündigt, und ich denke, das ist sicherlich hilfreich, das nochmal über ein, zwei Folgen zu tun. Wir werden umstellen auf eine .org-Domain. Es wird sich hoffentlich, wenn der Umzug glatt geht, eigentlich nichts ändern. Sprich, also man müsste eigentlich keine neuen Feeds abonnieren. Die werden alle redirected. Alle Links sollten weiterhin gültig bleiben, weil die auch automatisch umgeleitet werden auf die dann neuen Links. Und alle zukünftigen Episoden werden dann halt direkt unter der neuen Domain veröffentlicht. Ich werde das nochmal als Blogpost, wenn es soweit ist, kurz vorher nochmal ankündigen, dass, falls es da irgendwie zu Hiccup kommt, dass diejenigen, die noch Hörer sind, da zumindest Bescheid wissen. Aber ich habe mir das fest vorgenommen, für dieses Jahr noch zu machen. Ich habe es gerade mal getestet mit einer anderen Instanz, und das ist gehörig in die Hose gegangen, und ich habe sehr viel draus gelernt. Insofern hoffe ich, dass der zweite Anlauf deutlich besser klappt. Genau. Genau. Und wir haben natürlich auch noch immer den höheren Plan, alle unsere Aufnahmen mit DOIs zu versorgen, und da habe ich auch schon mal ein bisschen was geskriptet. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was an der anderen Seite, aber das ist eigentlich in absehbarer Zukunft auch machbar, ne? Dass wir noch ein paar von den Shownotes irgendwie auffüllen und sowas und das dann entsprechend im Gesamtpaket zugänglich machen, und ein paar, sagen wir mal, Designentscheidungen muss man noch machen, was alles reinkommt und so, aber das ist eigentlich, denke ich, auch auf dem Weg dahin. Genau. Gut, dann steigen wir doch ein in unsere News zum Thema Aktivismus. Was war denn so in letzter Zeit, Matthias? Ach, ich weiß es gar nicht so sehr. Ich habe nicht wahnsinnig viel mitbekommen. Hast du überhaupt irgendwas mitbekommen von der Open Access Week? Ein bisschen, ein paar Sachen habe ich gelesen, aber auch nicht so, wie, so viel wie in den letzten Jahren. Wir haben hier, oder ich zumindest, habe mich hier dieses Jahr auch ein bisschen rausgehalten. Von daher habe ich hier lokal nichts mitbekommen und auch allgemein habe ich es auch nicht so stark auf dem Schirm gehabt. Hast du, ist dir bewusst, was das diesjährige Motto ist? War. Wir hatten uns darüber schon mal unterhalten. Ich erinnere mich, da hatten wir uns doch schon vor einer ganzen Weile schon mal unterhalten, ob das, oder war das schon letztes Jahr? Oh, dammit. Also wir, im Prinzip ist das ja so ein Meme, was jedes Jahr wiederkehrt. Wir haben ja immer, wir sagen ja immer wieder, das Motto ist so ein bisschen, ja. Ich fand das nie besonders spitz, aber vielleicht ist es auch absichtlich so gemacht, um das, um diese Veranstaltungs, das Dach sozusagen so breit wie möglich aufzustellen, damit sich irgendwie jeder auch darunter definieren kann. Und dieses Jahr in mir war so, als hätten sie das Motto nochmal zugespitzt. Auf jeden Fall hat sich dieses Jahr zumindest so eine Art Schlagwort raus oder Schlagsatz rausgebildet. Und das ist dieses Open in Order to. Das ist zumindest auch das Meme, was man ganz, ganz viel gefunden hat. Und ich habe nicht wahnsinnig viel mitbekommen, aber ich habe drei Dinge so ein bisschen verfolgt, die auch zumindest verfolgenswürdig waren aus meiner Sicht. Das eine war, wir haben ja schon öfter mal hier diese, die Open Access Abteilung in Anführungsstrichen der TU Berlin. Gehabt, genau. den Blog auch mitschreiben. Und im Rahmen der diesjährigen Open Access Week gab es eine ganze Reihe von Blogposts, die sie veröffentlicht haben. Und zwar so ein bisschen aus der Sicht der Wissenschaftler, die an der TU sind, die genau unter diesem Aspekt Open in Order to mal skizziert haben, was es für sie eigentlich in ihrem Alltag und auch in ihrer in ihrer Position bringt, diese ganze wissenschaftliche Arbeitsweise sozusagen offen zu betreiben. Und das, sowas finde ich immer ganz gut, weil das ist genau der Kniff, wo du aus dieser Policy-Geschichte rauskommst. Klar ist Policy wichtig, aber vor allen Dingen das Eintrittslevel, um zu verstehen, was es eigentlich, warum man eigentlich Open Science tun sollte, erschließt sich den wenigsten auf so einer Makroebene und den meisten eher tatsächlich auf dieser individuellen Ebene. Ne, was bringt es eigentlich mir? Und ich finde, das ist, das haben die in dieser Blogreihe ganz hervorragend gemacht. Ja, und auch die Titelwahl und also beziehungsweise die Zitate, an denen sie das Ganze aufhängen, sind auch sehr gut gewählt. Also die haben, wie du selber sagst, einzelne Wissenschaftler rausgezogen und denen sozusagen hier die Plattform dann gegeben. Und dann hat man so Aussagen wie, nicht kommerzieller Open Access ist alternativlos und wird die Zukunft sein. Also auch relativ starke Forderungen sind hier als Aufhänger genutzt worden, um auch für dieses Thema zu sensibilisieren und auch wahrscheinlich neue Leser und auch Interessierte zu gewinnen. Also das ist, finde ich, sehr schön. Oder Open Access steigert die Sichtbarkeit meiner Publikation deutlich. Auch hier wieder relativ stark gewählte Zitate, um das auch zuzuspitzen. Genau. Das fand ich auch relativ gut gemacht. Ich bin auch über dich jetzt drüber gestolpert. Ich habe das vorhin noch nicht auf dem Schirm gehabt und fand das jetzt auch so in der Vorbereitung zur Sendung auch sehr, sehr schön aufbereitet. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich so eine Art, ich will es nicht sagen Twitter-Projekt, aber ich bin über Twitter drauf gestolpert. Und zwar initiiert von Erin McKiernan. Hatten wir schon des Öfteren hier. Ist in der Open Science Community auch ein sehr, sehr bekannter Name. Und die hat ein Projekt lanciert unter dem Schlagwort Why Open Research, ne? Also im Prinzip auch zu Open Access Week mal versucht, genau diesen Punkt heranzunehmen und klarzumachen, was bringt's eigentlich? Und die hat das gemacht, indem sie einfach eine Website gebaut hat, die sozusagen so ein bisschen als Plattform fungiert. Und auf Twitter gingen dann so kleine Grafiken rum, wo du wo du deine Gründe, warum du eigentlich Open Science machst, in dieser Grafik verpasst hast. Und das hat sich so über die Zeit, über die Woche deutlich gesteigert. Und ich bin immer mal wieder auf sowas gestoßen. Und da sind ein paar ganz interessante Aspekte zusammengekommen, weil du nämlich auf Basis der Reduktion, die du machen musstest, auf den Kernpunkt, den du jetzt machen möchtest, ob der wenigen Worte, die du innerhalb dieser Grafik benutzen kannst, auch tatsächlich sowas wie Schlagworte oder so Claims oder sowas oder wie sagt man noch, Slogans herausgekommen sind. Und sowas finde ich immer ganz gut, weil du sowas extrem anhand solcher Claims oder Slogans auch sehr, sehr gut einfach kurze, prägnante Botschaften verpacken kannst. Ja, bei sowas muss man immer schauen, also das ist gut, man braucht halt beide Seiten. Man braucht einerseits dieses klare Kante zeigen, kurz, knackig und sowas, aber auch dann wieder vertiefend irgendwie Hintergründe, auch mal längere Texte. Also finde ich auch gut, dass man das so macht, aber man muss halt auf jeden Fall auch noch irgendwie dann auf andere Sachen verweisen, wo Leute dann auch irgendwie noch mehr zum Thema erfahren können. Ja, genau. Und das dritte ist, wie immer gab es auch eine kleine Blogreihe im Blog von Open Knowledge International. Und da gibt es unter anderem, es gab eine Reihe von Artikeln zu unterschiedlichen Aspekten, unter anderem zu Open Knowledge sozusagen als Dachbegriff. Dann gab es ein Update von David Carroll zum Open Access Button, der jetzt in einer neuen Version gelauncht ist. Es gab einen Beitrag von jemandem von Spark Europe zum Thema Open Access and Humanities. Und unter anderem gab es einen Beitrag von Jenny Malloy, die ja in dieser Open Science Working Group mitarbeitet und einen Blogartikel geschrieben hat zu Uncovering the True Cost of Access. Und ich finde, sowas ist immer ganz schön, um eine bestimmte Perspektive auch mal visualisiert zu bekommen, nämlich anhand von tatsächlich von Kostenerhebungen und von Grafiken. Und das Ganze wurde dann nochmal aufgegriffen. Also sie hat das Ganze so ein bisschen rein textlich verpackt, wenn ich mich nicht täusche, und bezieht sich da auf verschiedene Quellen und auf verschiedene Reports. Und das Ganze wurde aber nochmal aufgegriffen von Danny Lemmerhirt im Open Knowledge Foundation Blog, der das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet hat, argumentativ nochmal links und rechts versucht da anzuknüpfen und sich auch mal angeguckt hat, wie sozusagen die Kostenstrukturen, also sozusagen welche Kostenbestandteile in der Open Access Finanzierung in den unterschiedlichen Modellen von Open Access auch eine Rolle spielen. Und das waren zwei Beiträge, die zusammen finde ich auch mal wieder einen sehr, sehr interessanten Aspekt aufmachen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir einen unfassbar großen Anteil jetzt auch im Laufe dieses Jahres an Journals gesehen haben, an Verlagen gesehen haben, die Open Access tatsächlich jetzt auch als ihr primäres Modell mit anbieten. Und das ganze Thema hybride Modelle und sowas spielt da noch mit rein. Und das sozusagen einordnen zu können, finde ich immer ganz, ganz hilfreich auch. Nee, ist auch gut, da die Zahlen parat zu haben, denn ohne diese kann man halt auch schwierig da politisch irgendwas bewegen. Ne? Man braucht schon harte Zahlen, um da auch den Trend in eine andere Richtung dann zu denken. Ja, ja, mehr habe ich dann tatsächlich jetzt auch nicht großartig verfolgt. Schon mehr als ich. Ja, es ist mittlerweile, also alles das, was du jetzt sozusagen im Rahmen der Open Access Week siehst, ist auch extrem breit aufgestellt und es wird jedes Jahr breiter aufgestellt und es werden jedes Jahr mehr Akteure und es wird jedes Jahr, finde ich, schwieriger, auch so ein bisschen an zusammenfassende Artikel zu kommen. Also dadurch, dass es so breit aufgestellt und dadurch, dass es so unterschiedliche Communities jetzt auch beitragen und sich dessen annehmen, gibt es wenige Einstiege, die dir so einen Überblick gewähren, wie was ist denn im Laufe der Woche passiert. Das geht einfach nicht mehr. Es sind einfach zu viele Veranstaltungen. Das ist natürlich jetzt ein Luxusproblem, was wir haben. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir ewig hingearbeitet haben, sozusagen. Es geht jetzt in den Mainstream über, es ist angekommen und Ich glaube auch, der Begriff Open Access ist auch nicht mehr richtig hier. Es ist schon mehr. Also sagen wir so, zumindest Open Access in meinem relativ scharf abgegrenzten und in meiner scharf abgegrenzten Definition für Open Access Publishing, und das, darüber ist es bei weitem hinaus, ist eigentlich Open Science. Ne? Eigentlich alles ist jetzt unter dieser Haube getan worden. Und von daher ist es ja nicht gut, dass das jetzt an Breite gewinnt. Ja. Ja. Genau. Vielleicht bleiben wir noch mal einen Augenblick im Thema Aktivismus. Ich habe es jetzt mal hier runter subsumiert. Könnte man jetzt überlegen, ob das der richtige Ort ist, sowas zu tun. Aber es gibt eine neue Veröffentlichung, wobei neu in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wann sie genau veröffentlicht wurde. Und zwar gibt es einen Report von der Working Group on Education and Skills bei der Europäischen Kommission. Eine Arbeitsgruppe, die ich jetzt noch nicht sonderlich auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein. Aber Arbeitsgruppen gibt es auch wie Sand am Meer, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Stimmt. Kann was Gutes, kann was Schlechtes sein, hängt auch immer wieder an den Leuten, die sich da arrangieren, in solchen Arbeitsgruppen. Insofern geschenkt. Und die haben auf RRI Tools, das ist, glaube ich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, eine Plattform, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Zugänglichkeiten zu Projekten und Materialien und Studien und Reports und Papern, die im Rahmen von Horizon 2020 entstanden sind, also mit Förderung aus dem Horizon 2020 Topf, ein bisschen zugänglicher zu machen und verfügbar zu machen für die Öffentlichkeit. Und auf der Plattform ist jetzt dieser Report erschienen unter dem Titel Providing Researchers with the Skills and Competencies They Need to Practice Open Science. Mhm. Und ich habe da reingeguckt, weil ich eine Zusammenfassung dessen gesehen habe im ZBW Media Talk Blog. Das ist sozusagen das Blog der ZBW, also der zentralen Wirtschaftsbibliothek, die ja unter anderem auch die Open Science Conference und das Barcamp Open Science ausrichtet. Dort habe ich halt diesen Artikel darüber gelesen und habe dann selber mal in den Report reingeguckt. Und mir sind drei Dinge aufgefallen. Ich will den im Einzelnen gar nicht so sehr kommentieren. Er ist halt klar wohl geschrieben, aber was mir aufgefallen ist, er ist sehr auf Policy ausgerichtet. Kein Wunder, klar, es kommt aus einer Arbeitsgruppe, die auf der entsprechenden Ebene angesiedelt ist. Ganz genau für eine Zielgruppe in der Art geschrieben. Genau. Ja. Aber er ist entgegengesetzt zu dem Titel, mit dem er daherkommt, ne, der also klar abzielt auf sozusagen die Praxis von Open Science, den Einsatz von Open Science, ist er mir zu wenig präzise auf so sozusagen Praktiken und Starthilfe im gröbsten Sinne ausgerichtet. Und klar sind das zwei schwierig zu vereinende Level, dieses Policy-Level und dieses Hands-on-Level, nenne ich es jetzt mal. Aber dann müsste man, glaube ich, vielleicht auch den Bezug nochmal besser herstellen. Und was mir außerdem aufgefallen ist, wiederum das Thema Undergraduate wird wieder nicht, so gut wie nicht, berührt. Und ich finde, wenn du heutzutage zumindest unter dem Aspekt, was sind denn sozusagen das Wissen und die Kompetenzen, die jemand mitbringen muss, der in Zukunft auch offene Wissenschaft betreiben will, dann kannst du im Prinzip eigentlich nicht mehr auf dem Level der, da gibt es schon Postgraduate Researchers oder Doktoranden oder ähnliches anfangen, sondern der Weg dahin wird doch schon in der Ausbildung bereitet und muss bereitet werden. Und ich glaube, da musst du diejenigen, die in Zukunft Wissenschaft betreiben müssen, nicht nur inhaltlich abholen und sie für Wissenschaft begeistern, sondern du musst sie auch methodisch abholen und ihnen schon jetzt zeigen, was müssen sie im Prinzip oder wie muss ihr Mindset aussehen, um in bestimmte Richtungen zu arbeiten. Schöner Aufhänger. Also ich glaube, wir hatten es ja auch schon häufiger gesagt, dass wir doch Leuten auch empfehlen würden, wenn sie da irgendwie Einfluss nehmen können, versuchen auch diese Themen möglichst früh in das Studium einzubringen. Und also ich selber habe jetzt gerade eben es jetzt geschafft, dass genau das passiert. Ich habe jetzt hier zwei Lehrveranstaltungen. Muss man sagen, ist nur aus einer Serie natürlich, aber es sind zwei Lehrveranstaltungen, wo ich genau das machen kann. Eine wirklich ganz klar zu Open Science, also heißt auch Open Science, wo ich dann anderthalb Stunden mich darüber auslassen kann und das auch wieder im Research Cycle machen kann. Das ist halt für Masterstudenten innerhalb von den Biowissenschaften. Und das andere war im Zuge mehr auch für diese Gruppe dann mehr auf Nachhaltigkeit bzw. Reproduzierbarkeit von Datenanalysen. Dass man da so ein bisschen ja, das Gefühl dafür schärft. Und wir hatten schon häufiger gesagt, das muss natürlich so früh wie möglich platziert werden und auch als ja, gute wissenschaftliche Praxis auch untergebracht werden und in diesem Kontext eigentlich schon sehr, sehr früh eingeschliffen werden. Und auch das Praktische, was du sagst, das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn da viel kommt. Auch hier wieder Software Carpentry ist natürlich wieder ein schöner Ansatz, wo man das zumindest für die Analyse sieht, aber das ist nur eine Facette von vielen und da müsste eigentlich noch viel, viel mehr gemacht werden. Und jeder, der vielleicht hier irgendwie zuhört und auch in ja, Einfluss auf die Lehre hat in seinem Bereich und wenn es eben nur ein Talk ist, aber vielleicht ist es ja auch mehr, dass er oder sie dann sich überlegt, wie kann man das vielleicht unterbringen und vielleicht auch sozusagen auf Hochschulebene, also in der eigenen Hochschule dann versucht auch nochmal das Thema anzusprechen. Ja, und ich weiß, wie das mit Studenten ist. Die sind oftmals nicht die motiviertesten, weil sie halt einfach aus einem Fundus von unterschiedlichen Seminaren und Veranstaltungen wählen müssen und jetzt nicht unbedingt immer hundertprozentig auf diesem Thema unterwegs sind und oder das überhaupt werden wollen oder überhaupt Wissen in der Wissenschaft bleiben soll. Aber im Prinzip ist so ein Studium auch so ein bisschen so ein Sandkasten, wo man einfach diese Dinge auch ausprobieren kann, ohne dass die es ausprobieren in irgendeiner Art und Weise Sorgen haben müssten, dass das eventuell auf ihre Reputation umschlägt oder dass es ihnen Chancen verbaut. Ich glaube, das muss man einfach ein bisschen mehr nutzen. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich sogar noch ein ganz dankbares Thema, so wie ich es zumindest erfahren habe. Also ich habe jetzt keine große Stichprobe natürlich, aber zumindest das, was ich so an Feedback bekommen habe, fanden Leute das interessant und haben auch Rückfragen gestellt. Und ich denke auch, dass, also zu den Veranstaltungen, wo ich das schon mal gemacht habe, jetzt nicht bei den zukünftigen, aber da sind auch Studenten schon dahinter und würden da vielleicht sogar mehr Informationen haben wollen. Vor allem auch, man kann auch den eigenen Kontext damit unterbringen. Also so heißen, warum ist denn das alles noch nicht offen? Ja, weil das sozusagen auch an dieses Incentive-System gebunden ist und irgendwie alle Leute mal Professor werden. Und auch diese Sachen, das geht meines Erachtens irgendwie, wird das zu wenig behandelt. Das kommt einem Studenten erst sehr spät auf die Füße gefallen, wenn er dann schon irgendwie mitten in der Promotion steht und merkt so, oh, ich muss ja irgendwie die Sachen fertig kriegen und ich kann das jetzt gar nicht so offen machen, wie ich möchte oder ich komme hier an die Daten nicht dran, die ich bräuchte, um meine Publikation irgendwie den letzten Schliff zu geben oder um alle diese ganzen Sachen. Und das ist, denke ich, auch gar nicht schlecht, den Leuten das früh zu präsentieren. Und ich glaube, so wie ich das sehe, wie schon gesagt, dass die das eigentlich auch ganz, ganz wertschätzen. Klar, ein paar Leute, die das irgendwie jetzt, denen das ganz egal ist, gibt es immer, aber ich glaube, es ist noch ein relativ dankbares Thema. Ja. Würde ich auch so sehen. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Traut euch. Gut, dann gehen wir sozusagen von, gut, das ist ja schon das vorige Thema, von der Open Access Week eigentlich auch wirklich in Open Access jetzt mal rein. Und Open Access und Lizenzen. Und ich habe hier den einen Link reingetan, wie schon bei den letzten Malen, es hat sich jetzt relativ viel hier angesammelt und von daher ist es schon gar nicht mehr ganz so aktuell, dass jetzt zum Beispiel auch das Robert-Koch-Institut den Vertrag mit Elsevier gekündigt hat, also im Zuge dieser ganzen Deal-Verhandlungen und derartigen Sachen vergrößert sich da die Allianz an Leuten, die nicht mehr bei Elsevier entsprechend Kunde sein wollen, zumindest nicht unter diesen Konditionen. Und mittlerweile gibt es auch auf der Projektseite von Deal gibt es eine ja, doch beachtliche Liste an Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und anderen, die sich entsprechend gegen eine Verlängerung der Subskription mit Elsevier ausgesprochen haben. Also das ist können wir gar nicht im Detail gar nicht mehr vorlesen. So viele sind da schon. Also der Druck wächst enorm. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Diese Deal-Verhandlungen sind letztendlich von der Allianz deutscher Forschungsorganisationen aufgestellt wurden und es geht halt darum, die Konditionen, die eigentlich bisher immer die Verlage, namentlich hier Elsevier, eigentlich den Forschern oder den Bibliotheken entsprechend aufdrückt, dass die nicht mehr akzeptiert werden. Und jetzt gibt es eine breite Front dagegen, die auch damit droht, einfach diese diese Preise nicht mehr zahlen zu wollen und das auch entsprechend in die Richtung offenes Publizieren entsprechend drängt. Und da gibt es auch viele laute Stimmen. Wie immer kommen wir Björn Brems als einer der lautesten und bekanntesten vielleicht rauskramen, der, wo dann auch ganz klar gesagt wird, wir brauchen das nicht. Und letztendlich ist ein Scheitern des Deals, also dieser Verhandlung, keine schlechte Sache. Also man muss sich dann umstrukturieren, ja. Aber langfristig wird da sehr viel Gutes bei rauskommen. Man hat mehr Mittel, man muss andere Infrastruktur vielleicht schaffen, aber langfristig kann da die ganze Forschungsgemeinschaft sehr viel besser rausgehen, als es momentan der Fall ist. Mhm. Ja. Aber es bleibt weiterhin spannend und es ist halt ein Riesenhaufen an Geld, um den es dabei geht. Von daher würde ich da mich noch nicht zu früh freuen. Also das kann immer noch in auch Richtung kippen, die man jetzt vielleicht nicht mehr haben möchte. Hm. Umso weniger verwunderlich ist es, dass unsere Freunde von LCW an anderen Stellen versuchen, die Hände aufzumachen. Ganz genau. Oder jemanden dazu verdonnern zu lassen, ihnen etwas in die Hände zu spielen. Genau, das hat mir auch schon lange vermutet, dass das mal kommt. Ne? Das ist also an anderen Stellen haben sie schon gemacht. Ja, vielleicht führst du es mal kurz ein. Also wovon wir reden, ist sozusagen die Causa ResearchGate. Ja, man kann zu ResearchGate stehen, wie man will. Das Facebook der Wissenschaften wurde es betitelt, ist mittlerweile oder war mittlerweile auf hoher Ebene auch angekommen, namentlich explizit erwähnt von unserer Bundeskanzlerin. Das muss man erstmal schaffen. Mitgetragen unter anderem auch von der Melinda und Bill Gates Stiftung. Ich glaube, ResearchGate ist ein in Anführungsstrichen ein Startup, was nach wie vor auch in Berlin sitzt und von Berlin aus operiert. Und da ist mittlerweile wirklich viel Geld reingeflossen. Was man im Prinzip machen kann, ist, man kann sich so ein bisschen vernetzen. Und kann sowohl Daten als auch Paper etc. Dort teilen, hochladen. Man kann seine eigenen Projekte dort vorstellen, kann sozusagen sehen, was seine Netzwerk-Peers gerade treiben, womit die sich beschäftigen, was die hochladen. Also ist im Prinzip wirklich so ein soziales Netzwerk für Wissenschaftler. Leider auch mit gleich mit der ganzen Einstellung, die man von anderen sozialen Netzwerken kennt. Das ist leider ein ziemliches Silo, muss man sagen. Also von den Lizenzen her, als auch von der Technik her. Also man konnte auch ewig auch, und ich glaube, das ist immer noch der Fall, immer noch nicht einfach auf einen Artikel klicken und landet dann beim Originalpublizierer, sondern man wird immer dazu genötigt, da die eigenen Sachen hochzuladen und so. Also da den Content sozusagen reinzudrücken. Muss man auch sagen, das ist nicht besonders schön. Und da haben wir uns ja auch schon in vorherigen Folgen häufiger etwas darüber negativ etwas geäußert, ganz genau. Genau. Und die Argumentation ist jetzt sozusagen, dass dass ein paar Verlage, insbesondere aus der STM-Verlagsgruppe, unter anderem die American Chemical Society, also ACS als Riesen-Journal oder als Riesen-Fachgesellschaft, Brill, Elsevier, Wiley ist dabei, Wolters Kluwer ist dabei, die haben jetzt sozusagen oder beobachten das Ganze wahrscheinlich schon mit Argusaugen, denn ResearchGate verdient auch Geld. Jetzt nicht direkt mit diesen Inhalten, aber zumindest indirekt. Denn dadurch, dass das Netzwerk so gewachsen ist und ein essentieller Teil ist halt tatsächlich das Teilen von Artikeln, das Hochladen von Artikeln, von Papern dort, kann ResearchGate mittlerweile auch durch Werbung und Stellenmärkte und sowas nicht wenig Geld machen. Und das Problem an der ganzen Sache, und ich glaube, das ist der Kern der Argumentation dieser Verlagsunternehmen, ist, dass die Paper, die dort geteilt und hochgeladen werden, im größten Teil das unabhängig von der Lizenz und dementsprechend vom geltenden Zweitverwertungsrecht für diese Paper hochgeladen und geteilt werden. Und es gibt aus diesem Jahr eine Studie von Jamali, der sich genau das mal angeguckt hat und seine Ergebnisse bei Springer auch veröffentlicht hat, können wir auch verlinken. Und der hat tatsächlich festgestellt, dass die Paper dort zu einem signifikanten Anteil im Prinzip gegen dieses Zweitveröffentlichungsrecht verstoßen. Sprich also, es wird nicht auf die Lizenz geguckt, sondern es wird einfach hochgeladen und geteilt. Und das ist sozusagen der Dorn im Auge der Verlage, die jetzt natürlich wieder hergehen können und sagen können, das sind ja aber eigentlich Einnahmen, die sozusagen uns entsprechend verloren gehen. Und jetzt hatte man sich beschlossen gerichtlich vorzugehen oder vorgehen zu wollen und hat es mittlerweile auch getan. Es gibt wohl bei einem deutschen deutschen Gericht hat man jetzt mal einen Fall eröffnet. Da ist wohl noch nichts passiert, also die Klage ist eingereicht, aber ich habe noch nicht weiter gehört, dass da jetzt schon irgendwas entschieden oder einen Schritt weiter gegangen wurde. ResearchGate hat zumindest erstmal reagiert und hat eine ganze Reihe von Papern und Artikeln aus dem Netz genommen. Sie sagen einen signifikanten Anteil, wie hoch auch der sein mag, und haben, ich würde es mal so sagen, verzweifelt nach einem Weg auch aus dieser Lage gesucht und haben mit der Springer Nature Group jemanden gefunden, mit dem sie sich jetzt zusammengetan haben, und es gibt eine Pressemitteilung aus dem Anfang Oktober von Springer Nature, wo angekündigt wird, dass die beiden Parteien miteinander arbeiten wollen, um in Zukunft das Teilen und Sharen und Kommentieren von Papern zu ermöglichen, dann aber in einer Art und Weise, die die entsprechenden Rechte respektiert, die an diesen Papern dranhängen. Es war ja aber irgendwie schon abzusehen, ne? Das Gleiche hatte man ja auch mit Academia.edu und so. Also von daher, ich finde es ein bisschen erstaunlich, aber vielleicht haben die einfach gepokert, oder? Also die haben natürlich auch viele Mittel bekommen, und diese Startups, also häufiges ist ja auch sozusagen das Businessmodell vom Startup, der Plan aufgekauft zu werden. Wie du selber sagst, natürlich in dem Fall haben sie natürlich auch durch die ganzen Jobbörsen auch noch Geld reinbekommen. Aber ich bin ein bisschen erstaunt, dass die da, wobei vielleicht waren sie auch gar nicht erstaunt drüber, sondern hatten da schon irgendwelche Sachen in der Schublade. Aber es ist jetzt nicht besonders überraschend, dass das passiert ist, sagen wir das mal so. Nee, ich glaube, das ist zumindest aus der Verlagswelt zumindest auch ein Stückchen weit kein hundertprozentiger Zufall, dass das jetzt passiert. Ne? Also dadurch, dass auch Elsevier da beteiligt ist, könnte man ihnen zumindest an der Stelle unterstellen, an anderer Stelle bekommt ihr gerade heftig Gegenwind, und dass man da jetzt guckt, an welcher Stelle man noch dann versucht, das vielleicht zu kompensieren. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es nur rein wirtschaftliche Sache gewesen. Ne? Die sehen, okay, wir werden hier befeuert, und dann sagen die Stakeholder, Moment mal kurz, jetzt gehen die ganzen Gelder hier flöten. Dann wird die Kanone ausgepackt, damit die sozusagen immer noch dabei bleiben. Also genau. Es ist, keine Ahnung, da sind ist sicher sehr, sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Eine Alternative wäre sozusagen darauf zu pokern, dass vielleicht die Zahlungen, die dann als Wiedergutmachung, als Schadensersatz oder wie auch immer man das dann rechtlich korrekt betiteln müsste, gar nicht in Form von Geld getätigt wird, sondern an Unternehmensbeteiligung, an ResearchGate. Wäre für SEW sicherlich kein schlechtes Modell. Wäre sicherlich auch für Wiley kein schlechtes Modell. Wäre für uns ein schlechtes Modell. Allerdings. Wäre für das freie Wissen ein schlechtes Modell, ja. Aber ich denke, dass nahezu das gesamte Zweitveröffentlichungsrecht ist ein schlechtes Modell für das freie Wissen. Das stimmt. Also ich finde den Fall auch ein bisschen undurchsichtig. Ich kann auf jeden Fall verweisen an zwei Artikel von David Pachali bei iRights Info. Haben wir auch schon oft erwähnt hier, der das Ganze ursprünglich mal ein bisschen genauer betrachtet hat, sozusagen das Ganze erklärt hat, worum geht es eigentlich im Kern, wohin könnte es tendieren und dann auch nochmal nachgelegt hat und einen zweiten Blick geworfen hat. Da kriegt man zumindest eine ganz gute Zusammenfassung. Und man muss sich halt auch einfach vor Augen halten, dass Elsevier und auch andere wahrscheinlich langsam merken, okay, mit Open Access oder mit Publikation ist aufgrund der Open Access Bewegung nicht mehr viel zu machen und dass jetzt andere, sagen wir mal so, Geschäftsfelder aufgetan werden. Und neben solchen Plattformen sind auch Sachen wie Datenbanken ein Feld, wo man immer mehr Aktivitäten sieht und das ist jetzt nicht unbedingt mit zumindest erstmal beunruhigend, wenn man zumindest den Track Record von Elsevier kennt. Und da muss man halt auch jetzt selber schauen, wenn man in irgendeinem Bereich ist, wo dann irgendwie Angebote kommen, da Datenbanken oder derartige Sachen aufzubauen oder Plattformen aufzubauen, ob es da nicht eine offenere Möglichkeit gibt, das zu machen. Und die müssen irgendwo ihr Geld herkriegen, darauf sind sie gedrillt und das wird sich dann wahrscheinlich mehr in diese Richtung verlagern. Also, wir hatten es, glaube ich, schon beim letzten Jahr gesagt, Elsevier ist immer hier eigentlich eine große Beitrage an Neuigkeiten für uns. Das wird, denke ich, auch in naher Zukunft nicht so schnell sich ändern. Ja. Allerdings nicht. Gut. Dann sind wir schon hier, ja, schon bei mir so einem Tool gelandet, beziehungsweise so eine nette Übersicht, beziehungsweise ja, es ist eigentlich ein Tool für Leute, die etwas bereuen. Und zwar, wir hatten es ja schon häufiger erklärt, wenn man so eine Publikation macht und das dann publizieren möchte, im klassischen Modell muss man dann ein Author Transfer Right Agreement unterschreiben. Das heißt, man unterschreibt einen Vertrag und gibt damit die ganzen Rechte an den Verlag ab. Und es gibt jetzt von der Author Alliance und Creative Commons gibt es ein neues Tool, was sie nennen. Das nennt sich Termination of Transfer Tool. Und da geht es eben darum, diese Verträge wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise wieder die Rechte zurückzugewinnen, zumindest teilweise. Ich muss sagen, ich habe es mir im Detail nicht durchgeschaut und es ist auch relativ, gut, es gibt eine relativ einfache Grafik, die das hier visualisiert und die sozusagen darstellt, wie das gehen soll, aber ich bin mir über die Details da nicht ganz im Klaren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, in welchem Rechtssystem das alles wirklich so durchgeführt werden kann. Ist es jetzt auf einer US-amerikanischen Seite gehostet oder ist es durch Creative Commons, kommt es aus dem amerikanischen Bereich? Ich weiß nicht, wie gut das hier gemacht werden kann. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele Publikationen, die man jetzt selber macht, natürlich auch mit amerikanischen Verlagen getätigt. Matthias, hast du da noch mehr Einblick in die ganze Sache? Ich hab mich damit leider nicht beschäftigt. Ich sollte es eigentlich machen, denn ich habe selber natürlich auch Artikel, die noch aus den dunklen Zeiten sind, beziehungsweise auch immer noch aufgrund meiner Kooperationspartner da in solchen Journalen landen. Von daher sollte man sich damit mal beschäftigen. Ich habe es noch nicht getan. Ich weiß nicht, ob du noch mehr Hintergrund zum Prozedere da genau hast. Mhm. Also es ist kein ganz neues Tool. Wir haben schon mal in Folge 60 über das Termination of Transfer Tool berichtet. Damals allerdings noch als reines Creative Commons Projekt im Lab. Das heißt also, damals noch in einem Zustand, der deutlich experimenteller war. Man wollte halt gucken, ob sowas umsetzbar und machbar ist. Und das hatte sich auch ganz gut angelassen. Wir verlinken mal die damalige Folge und die Stelle, an der das vorkommt. Da haben wir nämlich schon mal ein bisschen genauer drüber geredet. Und was man jetzt gemacht hat, ist, man hat mit der Author Alliance sozusagen einen Partner gefunden und hat vor allen Dingen mit der mit einer Kofinanzierung vom Arcadia Fund das Ganze auf ein bisschen profundere Beine und vor allen Dingen realistischere Beine gestellt, dass das sozusagen aus diesem Tool-Status, in diesem Lab-Status herauskommt und tatsächlich jetzt auch ein Tool ist, was man nutzen kann. Das Einzige, was man, glaube ich, was noch so ein bisschen restriktiv in Anführungsstrichen ist, ist, dass es sich erstmals wahrscheinlich nur sinnvoll umsetzen lässt für das US-orientierte Copyright Law. Mhm. Also für alles, was insbesondere am deutschen Markt von Fachmagazinen und so weiter existiert, dürfte das Ganze nur spärlich anwendbar, wenn überhaupt anwendbar sein. Aber so genau habe ich auch nicht reingeguckt. Mhm. Ja, bei dir ist jetzt auch nicht so die Motivation wahrscheinlich da. Ich persönlich habe wahrscheinlich Sachen rumliegen, die ich vielleicht sogar da mit vielleicht sogar noch raushauen könnte. Von daher, ich pack's mir auf die Liste und gelobige Besserung. Mhm. Und vielleicht kann ich ja sogar berichten, irgendwas rauszukriegen. Ich weiß es nicht. Muss man natürlich schauen, wie ich das jetzt als deutscher Forscher hier auch entsprechend machen kann. Genau. Also die ursprüngliche Motivation kam, glaube ich, aus zwei Richtungen. Ich weiß nicht, welche er da war, aber ich hatte damals zumindest gelesen, dass einer der Beweggründe war, dass bestimmte Werke von Autoren einfach überhaupt nicht mehr verfügbar waren und die Verlage, bei denen das lizenziert worden ist, auch nicht sich besonders rege gezeigt haben, dahingehend vielleicht nochmal eine neue Auflage zu machen, also diese Kosten nochmal einzugehen, um das Ganze nochmal in einer zweiten oder dritten oder wie auch immer, wie vielten Charge in die Welt zu bekommen. Und das war die Motivation, doch mal zu gucken, gibt es denn Möglichkeiten über unsere Originalvereinbarung, die wir mit den Verlagen getroffen haben, hinaus diese Paper dann zur Verfügung zu stellen, wenn es der Verlag nicht mehr will. Und das ist natürlich sehr, sehr von der Logik her sehr, sehr nah an dem Wunsch, einfach offener zu arbeiten und seine Ergebnisse offener zu präsentieren. Und ich glaube, das ist so der Weg, den dieses Tool genommen hat. Sehr schön. Okay. Dann haben wir noch einen Punkt, den hätten wir auch eigentlich bei Activism bringen müssen. Wir haben ja in Deutschland in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren vor allen Dingen auch durchaus auf föderaler Ebene, also auf Länderebene, mal so klare Bekenntnisse hin zu Open Access, Open Science gesehen. Schleswig-Holstein ist da, glaube ich, vorangegangen, als die das als erste auf dieser politisch hohen Ebene auch mal festgeschrieben haben und sich dazu bekannt haben. Ich glaube, in Baden-Württemberg gab es eine ähnliche Strategie. Hamburg ist jetzt hergegangen und hat ein konkretes Programm beschlossen. Und zwar ein Programm, was im Prinzip im Kern dazu da ist, Open Science zu fördern. Und ich finde es erstaunlich, dass hier von Open Science die Rede ist und nicht von Open Access. Genau. Ja. Und wie sie das machen wollen, ist mit dem Programm Hamburg Open Science, also HOS abgekürzt oder HUS abgekürzt, was sie machen wollen, ist eine Infrastruktur schaffen und die entsprechenden Prozesse, die links und oder die in dieser Infrastruktur auch ablaufen müssen und existieren müssen, zu schaffen, um ab 2018 gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Hamburger Institutionen, Wissenschaftsinstitutionen, also Universitäten, Forschungsinstitute, eine Plattform aufzubauen, die es ermöglicht, Open Access Publikationen abzurufen, sie besser auffindbar zu machen, dementsprechend die Sichtbarkeit von Open Access Publikationen zu erhöhen, aber auch ein Angebot zu schaffen für ein modernes Forschungsdatenmanagementsystem. Hier also der Weg über Open Access hinaus, hin zu Open Data auch. Sie wollen das Ganze in eine einheitliche Struktur gießen, dass man im Prinzip so eine Art Forschungsinformationssystem hat, was das Ganze dann zusammenfasst. Und sie wollen gleichzeitig etwas damit bewirken, nämlich einen positiven Beitrag zur Gestaltung des digitalen Kulturwandels. Und sie argumentieren das hier dahin, dass man sozusagen den Wandel, der an Hochschulen gerade auch läuft und im Griff ist, gegangen zu werden, hin zu mehr digitaler Kultur, hin zu mehr digitalem Leben, es passiert mehr online, dass man diesen sozusagen auch mit dieser eher technikorientierten Herangehensweise erstmal mit fördern will. Und was wir auch mal verlinken werden, was ich ganz an der Stelle ganz spannend fand, ist, es gibt einen öffentlichen Haushaltsplan dafür und da sieht man sozusagen mal, was die Kosten dafür sind. Das ist insbesondere in späteren Teilen dieses Haushaltsplans unter dem Punkt 7 gibt es da Projekte im Jahr 2018 und da kann man sozusagen sehen, was auch für Kosten Hamburg für dieses Projekt locker machen, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich machen möchte. Also man will Open Access Repository aufbauen, hält dafür 460.000 Euro vor. Man möchte eine Forschungsdatenmanagement-Infrastruktur aufbauen, hält dafür 820.000 Euro vor. Also alles in allem, und das findet man unter Punkt 9, gibt es hier für Transferleistungen, also alles, was was die Aufbaukosten beteiligt, insgesamt 2,6 Millionen Euro und dann noch so ein bisschen für Personal und Verwaltung links und rechts davon. Und das finde ich für einen Stadtstaat jetzt auch nicht übermäßig viel, aber einen signifikanten Punkt. Es ist ein gutes Signal, ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Klar, du hast recht, also das ist wahrscheinlich nicht ausreichend. Ich hoffe, da wird auch noch danach noch einiges mehr kommen, aber es ist ein super Signal, dass da sich auch ganz klar auf die Fahne geschrieben wird. Wir wollen das angehen, wir machen dafür entsprechend auch Funding klar und jetzt kann es losgehen. Also das muss ich auch sagen, ich bin erstaunt, dass das doch auch so zeitnah auch umgesetzt wird. Ne? Das ist ja relativ, das steht sozusagen in den Startlöchern. Von daher Hut ab, wirklich gut gemacht. Ja. Und es ist halt mehr als nur eine Strategie zu implementieren. Ne? Es ist halt ein konkretes Projekt, was mit einem konkreten Projekt Zeitrahmen kommt, was ich ganz hervorragend finde, dass es tatsächlich im Laufe 2018 nicht nur angestoßen, sondern auch umgesetzt werden soll. Mhm. Ist vielleicht auch ein bisschen die Krux hier dran, dass man das tatsächlich aus dem Haushalt finanziert, der ja nur auf, wenn ich mich recht entsinne, auf tatsächlich ein Jahr festgeschrieben ist und dann sozusagen jedes Jahr neu verhandelt wird. Also ich finde das ganz hervorragend. Wir müssen halt mal gucken, wie es umgesetzt wird. Ja. Und das Problem bei solchen Infrastrukturprojekten ist natürlich immer diese langfristige Finanzierung. Das hast du leider bei allen diesen, dass da, oder bei fast allen von diesen, dass natürlich eine langfristige Finanzierung auch ganz schwierig gemacht werden oder ganz schwierig zugesagt werden kann, weil einfach auch das sehr von den politischen Verhältnissen abhängt und so. Von daher ist das jetzt auch erstmal unter diesem Gesichtspunkt zu sehen, dass diese, 2,9 Millionen halt einfach erstmal so als, Funding für den Start dieses Projektes zu sehen sind. Und dann kann man auch gucken, wie das Ganze fliegt und wie das angenommen wird und ob das nicht auch anderweitig aufgegriffen wird und dass sich da noch irgendwie Synergiepotenziale auftun. Das also ist auf jeden Fall ein schönes Projekt, mal so, um das anhand einer konkreten Stadt auch darzustellen. Glückwunsch, Hamburg. Ist natürlich schön, dass es im Rahmen oder im Kontext von so einem Stadtstaat passiert, weil die Anzahl auch der Protagonisten, der Akteure, die da mitwirken, übersichtlicher ist, ne? Als wenn du es in so einem Flächenstaat wie Nordrhein-Westfalen oder sowas machen musst, wo die Vielzahl von Institutionen, von Hochschulen nochmal deutlich größer ist. Da genau dieses Experimentieren braucht man. Ja. Und selbst wenn das jetzt hier gegen die Wand gefahren wird und nicht funktioniert, dann muss man daraus lernen, muss gucken, okay, wie kann man es anders machen. Und das wird garantiert, solche großen Projekte werden niemals so laufen, wie sie da geplant sind. Auf jeden Fall. Aber genau daraus muss man ja lernen, dann gucken, wenn man das im größeren, also noch größeren aufzieht, wie man damit umgehen kann und was man aus diesen Fehlern lernen kann. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, da zu experimentieren und nicht die Angst zu haben, oh, jetzt könnte hier irgendwie die falsche Richtung gelaufen sein. Also das finde ich super. Ja, dann lass uns doch gleich in der Tool-Ecke bleiben, wo wir gerade schon so ein bisschen an der Technik sind und auch schon über Tools gesprochen haben. Du hast eine ganze Reihe mitgebracht. Ja, ein paar Sachen habe ich ausgegraben bekommen, beziehungsweise das eine habe ich vom Philipp Zumstein bekommen und da sollte ich gleich nochmal auf unseren gemeinsamen Artikel verweisen. Philipp und ich haben nämlich für die Wiki-Site noch einen deutschsprachigen Artikel geschrieben in einer Bibliothekarszeitschrift, das offene Bibliotheksjournal. Und der Philipp kommt ja auch aus der Ecke in Mannheim, also er ist Bibliothekar oder in diesem Bereich tätig und hat mich dann an ein Tool verwiesen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie speziell das Ganze ist, aber es ist auf jeden Fall eine super Übersicht. Das nennt sich ZIEF und das geht eigentlich auch über diesen Wissenschaftskontext hinaus, aber das ist ein schönes Tool zum Aggregieren von Seiten zu Themen und in diesem Fall ist es halt so Open Access und das, ich bin auch nicht ganz sicher, wie das genau gehandhabt wird. Ich glaube, da kann man entsprechend sich einen Account klicken und dann diese Sachen zusammentragen. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz nett, um einfach einen schönen Überblick zu gewinnen zum Thema Open Access. Müssen wir vielleicht nochmal für Open Science und sowas machen. Aber es ist einfach eine schöne Art zur Akkumulation von solchen Sachen. Mhm. Gut. Dann, es ist erstaunlich, dass diese Aggregationstools einfach nicht weggehen. Also im positiven Sinne auch gemeint. Ja. Ich bin kürzlich auf zwei gestoßen, die ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob dir die was sagen. Das eine wäre Science Seeker und das andere wäre Science Geist. Die im Prinzip das kenne ich nicht, ne? Was Ähnliches machen, sehr Wissenschaftsblock orientiert und deswegen deutlich weniger umfangreich und elaboriert als dieses ZIEF. Aber tatsächlich sozusagen so ein Destillat mal herzustellen für bestimmte Themen. Ne? Und bei Science Guys geht's da vor allen Dingen um Science Policy Issues, Paper, Diskussionen, Blogposts, Zeitungsberichte werden da aggregiert. Und Science Seeker ist tatsächlich so eine Art Destillat aus einer ganzen Reihe von Blogfeeds. An der Stelle finde ich zumindest den Ansatz super, den ZIEF mitbekommt, dass das sozusagen akteurszentriert ist. Und gerade weil man in diesen Communities ja auch durchaus eine Reihe von Akteuren sehr, sehr gut kennt und oftmals viele dieser sehr, sehr bekannten und sehr gut vernetzten Akteure auch als Multiplikatoren sehr, sehr gut dienen, finde ich diesen Ansatz ganz cool. Mir gefällt dieses Seinsgeist, was du gerade aufgebracht hast, auch ganz gut. Ja. Ist auch gleich was hier ins Auge gesprungen, was da interessant aussah. Cool, ja, auch muss ich auch mal drauf schauen. Dann haben wir immer wieder das Problem genannt, haben wir das? Doch, ich denke schon, dass sozusagen ein Paper natürlich irgendwie per se ganz schick und toll ist, aber dass da mittlerweile natürlich auch noch viel mehr dranhängt, wie zum Beispiel ausführbarer Code, der dazu führt, dass meine Daten, die ich mal gemessen habe, in etwas überführt wird, was konsumierbare Informationen darstellt. Und genau daran arbeitet eLife gerade, ist noch innerhalb von den eLife Labs am Laufen, aber letztendlich wollen sie eine offenen Technologie-Stack, also letztendlich eine Sammlung von verschiedenen Technologien entwickeln, der dazu hilft, reproduzierbare Manuskripte zu generieren. Und das heißt eben mit Code und derartigen Sachen und letztendlich ja die Reproduzierbarkeit dadurch enorm erhöhen zu können. Also das ist noch gerade am Wachsen, sagen wir das mal so. Da kann man auf jeden Fall ein Auge drauf haben und natürlich auch sehr schön, dass die das jetzt nicht als proprietären Ansatz fahren, sondern als offene Technologie auch anderen Leuten dann zum Besten geben, dass man da entsprechend hoffentlich vielleicht auch andere Publisher drauf springen sieht. Wir haben das ja gesehen bei eLife, die Lenses. Das hatten wir auch schon mal diskutiert. Ja, diese Lenses ist sozusagen eine nette neue Ansicht, wie man sich so einen Artikel anschauen kann. Während sozusagen die klassische Ansicht eigentlich ja, an das ausgedruckte Paper entwickelt, sind diese eLife Lenses so eine Zweispaltigkeit mit auf der linken Seite den Text, auf der rechten Seite Grafiken und Tabellen, wo man dann auch leicht aufeinander zuspringen kann. Also ich klicke hier auf die Figure und ich werde dann auf der rechten Seite wird mir das Ganze angezeigt. Und das haben wir dann andere Journale sogar aufgegriffen, weil sie es konnten, weil es halt als Open Source Software zur Verfügung stand. Das finde ich sehr gut und ich hoffe auch hier, dass das sich entsprechend schön entwickelt und dass das auch dann aufgenommen wird. Allgemein, also wer inhaltlich kann ich beispielsweise mit eLife nicht besonders viel anfangen, weil das halt einfach nicht auf meinem Thema sitzt, aber ja, klar, verständlich. Was ich nur empfehlen kann, ist auf die eLife Labs mal ein Auge zu haben. Ja. Weil was da an kleineren oder auch größeren Experimenten einfach durchgeführt wird, ist einfach super spannend mitzuverfolgen. Ne, da ist diese Reproducibility Document Stack ist so einer davon. Da geht es aber auch darum, um das Rebranding, Redesigning von Journals. Und auf unterschiedlichen Level von Komplexität sind einfach Leute, die sich die Zeit nehmen und einfach ein bisschen an Ideen basteln. Und das finde ich extrem spannend mitzuverfolgen. Ne, Good Tables ist auch gerade so ein kleines Projekt, was aus dem eLife Labs Continuum rausgeploppt ist. Also das ist wirklich, passieren wirklich immer spannende Sachen. Bei weitem nicht alles findet dann letztendlich auch den Weg in die Umsetzung, wie es die Lenses dann getan haben. Aber es ist immer immer spannend mitzuverfolgen, was für Ideen da gerade kursieren, was für Leute dies umsetzen und wie es dann letztendlich passiert. Ist gut. Genau. Und also auch hier einfach sozusagen das Experimentieren auch auf dieser Ebene, vielleicht sogar mehr auf dieser Ingenieursebene, nicht verlernen und viel machen und eben, sie haben alles mögliche von irgendwelchen Texteditoren bis hin zu Browsern für Grafiken und derartige Sachen. Und wie du selber sagst, das kann sein, dass da nicht alles dann irgendwann genutzt wird, aber man muss es zumindest versuchen, man muss da die Möglichkeiten machen, man muss es offen diskutieren und vielleicht, wenn es in dem Kontext nicht passt, dann ist es vielleicht für einen anderen Kontext besser, aber es ist auf jeden Fall wichtig, da auch nicht den Spieltrieb zu verlieren und einfach weiterzumachen. Ja, ja. Und das machen die wirklich gut. Auf jeden Fall. Und auch wirklich auch vom ganzen UI und von der ganzen Präsentation sehr frisch, sehr leicht und sehr zugänglich. Also wirklich gut gemacht, ja. Ja. Gut. Dann, ich habe es ja vorhin schon ganz grob erwähnt, die Finanzierung von Infrastruktur ist immer problematisch und das, also die langfristige Finanzierung von Infrastruktur und Infrastruktur ist auch immer so, man nimmt sie immer als gegeben hin, bis sie dann mal kaputt ist. Das sieht man ganz häufig. Ist so. Also und auch Infrastruktur, sowas, wenn euch einmal irgendwie, wenn Google irgendwie mal eine Stunde ausfallen würde, was glaube ich in letzter Zeit nicht passiert oder sowas, dann wären alle ziemlich am Rumheulen und würden sich irgendwie mal vor Augen halten, hey, ich ohne das ist ein Leben nur etwas schwieriger durchzuführen. Und genau dieses Problem hier wird adressiert von einem einem Movement sozusagen, das ist dieses The 2.5% Commitment. Und was die sozusagen proklamieren wäre, dass die wissenschaftlichen oder akademischen Bibliotheken 2.5% ihres Gesamtbudgets in gemeinschaftlich genutzte Infrastruktur setzen. Ich weiß nicht, wie einfach das zu machen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wäre auf jeden Fall klasse, wenn hier Geld, anstelle dass es jetzt irgendwelchen einzelnen Publishern irgendwie zufließt, in eine gemeinsame Infrastruktur fließt, die dann genutzt werden kann, um auch langfristig Publisher und derartige Strukturen zu ersetzen und stattdessen ein Gemeingut zu schaffen, das entsprechend diese Funktion wahrnimmt. Hm. Ist übrigens auch ein Gedanke, den wir mal oder den wir in ähnlicher Form schon mal gehört haben. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, von wem auf der Open Science Conference. Entweder von Johannes Vogel, damals noch Direktor vom Naturkundemuseum in Berlin, glaube ich, oder von, ich habe den Namen vergessen, von dem Dänen. Ach, Himmel, mein Namensgedächtnis. Den fällt mir jetzt auch gerade nicht an. Seines Zeichens Mediziner. Hatte auch ganz, ganz viel über Infrastruktur und so weiter gesprochen. Ah, ich hätte jetzt nicht auf dem Schirm, dass er Däne war, aber... Dachte ich zumindest. Nee, ich habe den Namen jetzt auch nicht parat. Live googeln, okay. Und hoffentlich nachher rausschneiden, wobei okay. Wir es wahrscheinlich eh vergessen werden. Genau. Wir reichen es nach, vielleicht landet es in den Shownotes, wenn es uns wieder einfällt, dann machen wir Baren es. So. Diese Person. Ah, okay. Baren Mons. Eine von den beiden war es. Ich glaube, es war Baren Mons. Ich hatte den jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich meinte jemand anderes eigentlich, aber okay. Mhm. Ja. Der übrigens auch nicht Däne, sondern Niederländer ist. Oh ja. Da gleich die Verwirrung. Ich bitte viermal um Entschuldigung. Der ja auch gesagt hatte, der Schmerz ist sozusagen an dem Moment, wo Projektgelder aufhören, weil dann sind 90% der Projekte oftmals auch zu einem mehr oder weniger schleichenden Tod verurteilt. Mhm. Und warum also nicht auch innerhalb von Projekten schon einen bestimmten Anteil, ich weiß nicht, ob er damals eine Anzahl gesagt hatte oder nicht, genau für sowas, für die Langfristigkeit dieser Lösung auch mit aufzuwenden. Und das kannst du sozusagen auf der kleinsten Ebene, auf der Projektebene machen. Du könntest es auf der größeren Ebene, auf dieser Infrastrukturebene, die beispielsweise von Bibliotheken, von wissenschaftlichen Rechenzentren vorherrschen. Du kannst es aber auch auf die politische Ebene drücken und sozusagen auch das im Rahmen der EU festlegen. Und ich denke, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen sehen werden mit der European Open Science Cloud. Also das ist eine Idee, die, glaube ich, von vielen auch schon mal angesprochen, thematisiert wurde und aus meiner Sicht total Sinn macht. Die Frage ist bloß, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man finden muss, wo man sowas aufhängt. Und ich finde, da sind die Infrastrukturprovider wie Universitäten und Rechenzentren vielleicht gar nicht so schlecht, dass man das koordiniert macht. Ne? Also die Schwierigkeit ist, wenn du es auf jedes Projekt verteilst, brauchst du zumindest jemanden, der dann wieder Zuwendungsempfänger dieser Rücklagen ist. Und dann hast du wieder so ein Bezugsgruppendreieck, was vielleicht wiederum schwieriger aufzulösen ist. Auf der anderen Seite, wenn du so Infrastruktur-Provider hast, ist halt auch wieder die Frage, auf wen verteilst du dann die Ressourcen, die du sozusagen damit finanzierst? Oder wie gestaltest du das Ressourcenverteilungsverfahren? Und ich glaube, da sind wir noch nicht besonders weit, dass man das wirklich ausgeklügelt hat. Nee, das ist auch ein Mammutprojekt, ja, muss man ganz klar sagen, oder eine Mammutaufgabe zumindest. Und du hast natürlich recht, auch da muss man sich immer vor Augen halten, diese, sagen wir mal, existierenden Subsysteme in diesem Gesamtsystem versuchen natürlich auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass sie wieder Ressourcen bekommen und derartige Sachen. Das ist auch politisch ganz schwierig, weil natürlich man was weggeben muss, was man vielleicht nicht wiederbekommt und derartige Sachen. Das ist super schwierig von der Seite, da die Leute unter einen Hut zu kriegen, aber zumindest diesen Kristallisationskeim der Idee, okay, wir müssen uns überlegen, können wir nicht vielleicht, wenn wir alle das in einen Hut schmeißen und dann vielleicht nochmal über Wiederverteilung oder langfristiges Funding denken, kriegen wir da nicht alle mehr raus, als wenn wir jetzt alle auf der einzelnen Insel sitzen und irgendwie bei den kommerziellen Providern Sachen einkaufen und alle Geld rausschmeißen sozusagen. Aber das ist nicht einfach. Das ist auf keinen Fall einfach. Okay. Ich habe auch noch ein kleines Tool mitgebracht. Ja, das ist sehr schön. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das jetzt nicht unbedingt aus der Arbeitsgruppe Open Science direkt entstanden ist, aber ich weiß, dass wir vor ewigen Zeiten das mal in einem Call diskutiert hatten mit Lambert. Es geht um ein kleines Tool, was die Nachnutzung von wissenschaftlichen Abbildungen erlaubt. Wir kennen das Problem in Anführungsstrichen. Wir haben eine unfassbar große Anzahl von Articles, von Papern, die veröffentlicht werden. Sogar mittlerweile eine sehr, sehr große Anzahl in Open Access Journalen, also frei zugänglich. Jetzt haben wir in diesen wissenschaftlichen Arbeiten nochmal eine viel, viel größere Anzahl von verwendeten Bildern, Grafiken, Tabellen, Diagrammen, alle möglichen Abbildungen, denke ich. Und die Frage ist immer, was kann man die nutzen? Wie sind die auffindbar? Gibt es eine Möglichkeit, die dann direkt wieder zu verwenden? Wo kann ich diese Informationen sehen? Was kann ich davon wiederfinden? In welcher Form? Und so weiter und so fort. Und da hatte unter anderem Lambert die Idee, gibt es nicht eine Möglichkeit, da mal in irgendeiner Art und Weise ein Tool zu bauen oder zumindest drüber nachzudenken, das einem genau das ermöglicht, nämlich das Auffinden von solchen wissenschaftlichen Abbildungen und das Wiederverwerten. Und das haben sie jetzt getan, indem sie im Rahmen von einem DFG-geförderten Projekt, ist das, glaube ich, mal eine Mitarbeiterin, ist es glaube ich, am TIB eingestellt haben. Lucia Sohmen heißt die gute Person. Bin mir nicht sicher, ob männlich oder weiblich, mea culpa, die sich dessen mal angenommen hat. Und da gibt es jetzt im TIB-Blog mal einen ersten Beitrag dazu, was das Tool in der ersten Form soll, kann. Und es gibt noch ein eigenes Projektblog dazu, das das Ganze begleitet. Und da kann man, hat man jetzt sozusagen so einen ersten Aufschlag von einem Tool, was einem erlaubt, innerhalb von diesen, ich glaube mittlerweile sind 2,5 Millionen Bildern, die aggregiert sind, sowohl zu suchen als auch da drin, dass sozusagen so ein bisschen als in so einem Serendipity-Effekt dann vielleicht auch darüber sich neue Paper zu erschließen und gleichermaßen dann ein Tool zu haben, was einem genau sagt, in welcher Art und Weise und wie und ob ich diese Bilder nachnutzen kann für die eigene Veröffentlichung zum Beispiel. Ja. Genau, also es ist eine Frau, ganz klar. Wir können nochmal die Personenbeschreibung hier beim TIB nochmal verlinken. Ja. Ich finde es auch von der Seite super praktisch. Also es ist ein super Tool, finde ich echt gut und auf sowas habe ich schon lange gewartet. Und noch einen anderen Aspekt, den du bisher noch nicht gebracht hast, in der Lehre. Das ist nämlich auch ganz gut. Ich suche häufig so in Reviews oder sowas irgendwie nach Abbildungen, die ich halt für höhere Semester auch da einbringen kann, dass sie so ein bisschen irgendwie auch was Aktuelleres haben als irgendwelche Lehrbücher, die sowieso für viele von den Sachen, die ich mache, gar nicht existieren. Und bevor ich mich dann hinsetze und das selber zusammenbastel, schaue ich ganz gerne mal, was gibt es denn in Publikationen dazu? Und häufig findet man halt doch Sachen, die halt nicht in Open Access publiziert sind. Das heißt, auch ich kann sozusagen auch dann aus meiner Lehrveranstaltung dann keine Open Education Resource draus machen, was mich immer dann ärgert, aber muss halt auch irgendwie Zeit dann abwägen. Und genau für sowas ist es dann natürlich klasse, weil man dann einfach eine Open Access Publikation nehmen kann. Diese Bilder sind dann im Allgemeinen unter einer Creative Commons Lizenz hoffentlich bei und dann kann man das entsprechend auch in die eigenen Lehrinhalte einbinden. Von daher ist das echt cool. Ja. Aber natürlich auch allgemein, um jetzt auch irgendwie für andere Sachen, also wie eigene Verwertung oder für eigene Publikationen irgendwie nochmal zu gucken, wie könnte denn das aussehen oder sowas in der Art. Also super Sache. Ja. Und was ich auch wiederum gut fand, das kenne ich aber mittlerweile schon aus einer ganzen Reihe von Projektanträgen für die DFG, zumindest aus der TIB heraus, der Projektantrag ist offen. Zugänglich. Mhm. Frei zugänglich ist, glaube ich, bei Zenodo abgelegt. Finde ich einfach sehr schön. Hilfreich, weil du daraus natürlich auch Leuten mal eine Hilfestellung gibst, wie muss so ein Antrag aussehen, die vielleicht das allererste Mal einen DFG-Antrag stellen müssen. Genau, das wird ja auch von Daniel Mietchen schon eine ganze Weile gepusht, dass man genau das macht. Ich will auch noch nicht so viele Sachen aus dem Sack lassen, aber ich habe auch etwas, wo ich noch auf das letzte förderrechtliche Okay vom BMBF warte, dann werde ich das auch machen. Aber das ist ganz wichtig und für mich war das genau das gleiche Problem. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Anträgen. Habe ich jetzt mittlerweile schon, aber ich denke, da gibt es Leute, die irgendwie Jahrzehnte von Förderung unter der Haube haben und da wäre es super, wenn man da irgendwie mal reinschauen könnte und sehen könnte, okay, wie ist es jetzt für diesen Förderer, was muss ich hier angeben, ist es jetzt irgendwie mit Personal, Pauschale oder ohne, was auch immer, diese ganzen Kleinigkeiten auch, die so viel Zeit kosten und das ist einfach so eine dermaßige Verschwendung von Zeit, weil diese Informationen von jedem dann irgendwie zusammengegraben werden müssen. Ich möchte gar nicht ausrechnen, wie viele Forscherjahre da pro Jahr verballert werden, um diese aufwendige Suche durchzuführen. Und da sind natürlich so irgendwie frei zugängliche Beispiele einfach mal gut. Auch die Abgelehnten, by the way. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, dass man irgendwie, und das tut natürlich noch sehr viel mehr weh, sozusagen sowas online zu stellen, zu zeigen, okay, hier mit diesem Ding bin ich auf dem Bauch gelandet. Und das muss man einfach sehen, das ist auch nicht, da müssen viele Sachen zusammenkommen. Da muss irgendwie Konkurrenz, muss irgendwie vielleicht ein bisschen schlechter passen als meine eigene oder muss man gerade an den richtigen Reviewer gekommen sein, alle solche Sachen. Also das muss man auch nicht persönlich nehmen. Ja. Gab es auch einen schönen Artikel, ich habe ihn bisher noch nicht gelesen. Können wir gleich mal verlinken, aber ich will nur darauf verweisen, es ist ein riesen Overhead, der produziert wird durch diese, durch, durch die, das, durch das Bewerten von solchen Anträgen und so. Und da wurde wirklich vorgeschlagen, man soll sozusagen eine Lotterie machen, ne? und sagen, okay, die und die Sachen bekommen das per Zufall zugewiesen. Ich habe es nicht durchgelesen, ich will das jetzt hier nicht unterstützen, aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest mal überlegt werden sollte, wie sinnvoll die Auswertung ist, die ja auch wieder von anderen Wissenschaftlern gemacht wird, und ob da nicht einfach viele Ressourcen verballert werden, die anders genutzt werden könnten. Und wenn man so ein randomisiertes Verfahren hat, dass man da vielleicht sogar ähnlich gut fährt. Muss man ja auch nicht überall und gleich in hundertprozentige Abdeckung machen, sondern man kann ja einfach einen Topf kreieren, den man sagt, und hier werden jetzt mal Anträge auch mit nach so einem Zufallsprinzip bedacht, die natürlich einer gewissen Qualität auf jeden Fall Genüge tun müssen, die aber abseits von klassischen Evolutionsprozessen mal stattfinden. Einfach auch wieder so ein Testtopf, ne? Also einfach mal experimentieren mit, was passiert eigentlich, wenn wir so einen Weg gehen. Ne? Das ist vielleicht unser großes Topic heute hier, experimentieren auf der Metaebene. Ja. Einfach mal Wissenschaft selber mal unter das Mikroskop setzen und einfach mal gucken, was passiert denn, wenn ich hier mal an der Schraube drehe und damit mal was mache. Und erstmal im Kleinen. Ne? Das ist ja auch okay. Und dann kann man gucken. Ja. Und wo du gerade Daniel Mietchen sagtest, auch hier nochmal der Hinweis auf das Rio Journal. Auch das so eine Plattform, wo man genau sowas machen kann, unter anderem auch seine Forschungsideen mal zu skizzieren und zu veröffentlichen, seine Proposal dort zu veröffentlichen, auch dort gemeinschaftlich zu verfassen. Nur noch als kurzer Exkurs. Genau. Ja, sehr guter Punkt, auch da sozusagen alles abbilden von der Idee bis zur Publikation. Gut, dann tauchen wir noch in das Thema Open Data ein, wobei das jetzt auch nur ein ganz kleiner Verweis ist. Ich fand es nur einfach mal ganz nett. Es geht einfach nur darum, dass es ein von Creative Commons UK, also aus dem englischen Nachbarn sozusagen, von den englischen Nachbarn gibt es ein kleines Factsheet zum Thema Creative Commons und Open Science, und sind einfach die verschiedenen Lizenzen und wie sie halt in der Wissenschaft angewendet werden können, um die Wissenschaft offen zu gestalten, auf einem vierseitigen Factsheet sozusagen abgebildet. Das ist so ein netter Ausleger, denke ich, wäre gar nicht schlecht. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob die das auch verteilen, ob man das irgendwie gedruckt haben kann. Das macht sich vielleicht sogar noch besser, wenn man das an der richtigen Stelle in der Uni auf den Tisch legt oder sowas in der Art. Und das ist einfach, sei einfach mal darauf verwiesen, wer da sozusagen Informationsmaterial haben möchte und das irgendwie verteilen möchte, der ist dann da gut aufgehoben. Mhm. Ja, das war kurz. Ja, es ist auch sind vier kleine Seitchen. Also wer da irgendwie ein paar Details zu den verschiedenen Lizenzen haben will, wie schon gesagt, und so kann sich da gerne mit informieren. Mhm. Dann sind wir sozusagen beim Thema Peer Review Metrics, und auch hier wird sich das Ganze ähnlich kurz halten. Da wollte ich nur noch mal einen Hinweis geben, dass vor der Open Access Week tatsächlich eine andere Themenwoche stattgefunden hat. Und zwar die auch auf internationaler Ebene mittlerweile zum dritten Mal stattfindenden Peer Review Week. Dieses Jahr mit dem Fokus Transparency. Wie soll es auch anders sein? Wir haben jetzt in den letzten Folgen immer wieder gesagt, dass gerade im Bereich Peer Review, Open Peer Review, gerade sehr, sehr viel Bewegung zumindest in der Diskussion drin ist. Wir sehen noch nicht so wahnsinnig viel Bewegung in der Art und Weise, wie es dann letztendlich auf breiter Front vor allen Dingen auch umgesetzt ist. Aber wir sehen sehr, sehr viel Bewegung in dem, was diskutiert wird, in dem, von welchen Seiten, von welchen Akteuren es diskutiert wird. Und hier gibt es unter einer WordPress-Installation mal den Versuch, und ich denke, es ist ganz gut gelungen, die im Rahmen dieser Peer Review Week stattgefundenen Veranstaltungen mal zusammenzufassen. Und da kann man auch in diverse Seminare, Blogposts, Webinare nochmal nachträglich reingucken. Sicherlich nicht nur interessant für Leute, die jetzt wirklich zu 100% auch auf diesem Thema arbeiten. Aber ich denke, es gibt eine Reihe von Blogposts, die lesenswert sind, auch wenn man das Ganze entweder als Wissenschaftler tatsächlich nur in der realen Welt erfährt oder sich einfach für dieses Thema interessiert. Mhm. Wurde auch viel von Pablons wurde da rausgebracht. pumpt in der Zeit. Also das ist sozusagen die Plattform dafür. Ist natürlich sinnvoll, das ist ja sozusagen genau ihre Nische, in der sie sich bewegen. Und ich denke, das ist auch ein Thema, mit dem sich jeder Wissenschaftler irgendwie auseinandersetzen sollte. Ein Peer Review ist nun mal essentiell, weiß ich nicht, denn das ist zumindest hatten wir auch Zeiten, wo es das nicht gab, aber es ist ein wichtiges Tool, ein wichtiges Werkzeug und zumindest die kritische Betrachtung dessen, wie das durchgeführt wird, ist auf jeden Fall nicht falsch. Ja. Gut. Ja, dann sind wir beim letzten Punkt, unser Gemischtwarenladen. Genau. Ja, ich glaube, habe ich das reingetan? Hast du das reingetan? Ich weiß es gar nicht, aber es könnte von uns beiden kommen. Der Knowledge Exchange, was ja sozusagen ein Austausch von derartigen oder von, sagen wir mal, Open Science Themen allgemein oder Open Scholarship auf der internationalen europäischen Ebene darstellt, hat einen neuen Report veröffentlicht, Open Scholarship. Und da geht es um verschiedenste Sachen. Ich habe nicht näher reingeschaut. Hast du zumindest mal durchgeblättert? Ich habe es nicht geschafft. Nee, ich auch nicht. Okay. Es ist auch an mir nur vorbeigeflogen. Okay, gut. Es wird zumindest hier beworben mit, dass einerseits die ökonomischen Aspekte von offener Wissenschaft betrachtet werden, als auch wie diese Sachen auch evaluiert werden können. Und ich denke, das ist allgemein relativ, relativ nett und es ist relativ high level im Gehalten im Allgemeinen. Also ohne jetzt reingeschaut zu haben, so mein generelles Empfinden dazu. Ich wurde mal vom Matthias Katterbo mal auch in so einem Meeting oder in so einem Call damit mit eingeladen, das ist, um da einfach mal Meinung zu sagen und so. Das ist relativ high level, aber das ist dann auch entsprechend, glaube ich, meistens relativ knapp gehalten oder so. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt in dem Fall jetzt aussieht. Ich gucke jetzt doch mal kurz drauf. Das sind 52 Seiten noch. Das ist ja relativ reichhaltig, würde ich sagen. Ja. Ist an der Stelle auch abseits des spezifischen Reports vielleicht ein ganz gute Gelegenheit, sich mal mit diesem Konstrukt von Knowledge Exchange auseinanderzusetzen. Ich glaube, das hatten wir hier noch tatsächlich in keiner Erwähnung. Bisher, ich finde, das ist etwas, was man nicht so wahnsinnig oft hört. Aber das ist im Prinzip eine Verbindung von Organisationen, die üblicherweise auf nationaler Ebene mehr oder weniger unterwegs sind. Und aus der Infrastruktursicht kommen, aus der Services-Sicht kommen, aus der, ich würde sagen, Outreach-Sicht kommen. Da sind so Organisationen bei wie die DFG, JISC kennt man, glaube ich, ganz gut. Das Pendant von der DFG in Dänemark beispielsweise, die DEF, was so ein Library, so ein Bibliotheksverbund ist. Wobei Verbund nicht der richtige Ausdruck. Und ich finde also das Konstrukt an sich ganz interessant. Ich finde es schade, dass man nicht so viel hört, finde ich. Vielleicht gucke ich auch bloß an der falschen Stelle, aber ich glaube, da könnte man noch was machen. Ja, das ist bei vielen dieser Konstruktionen, dass dann doch mehr das politische Wirken dann irgendwo stattfindet, aber nicht so in die Breite getragen wird. Und ich denke auch, da könnte man nochmal nachhaken. Vielleicht, jetzt ohne es hier zu versprechen, vielleicht kriegen wir auch einen vors Mikrofon, um das nochmal irgendwie nochmal aufzudecken. Das wäre ja auch ganz interessant für unsere Hörer. Aber kein Versprechen, wir können ja mal es auf die Liste packen, die lang und reichlich ist. Von daher. Aber fände ich auch sehr spannend, da mal mich intensiv damit auseinanderzusetzen und das vielleicht in einem Gespräch mal so zu bündeln. Gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Was uns noch bleibt, ist eigentlich nochmal auf die Umfrage von der DRSE, von der deutschsprachigen Research Software Engineer Gruppierung zu verweisen. Das war unsere letzte Folge, die Folge 91 mit Stefan Janosch zum Thema, ja, sagen wir mal so, wissenschaftliche Software und speziell diese Umfrage, wo es einfach mal darum geht, im deutschsprachigen Bereich ein bisschen, ja, einen kleinen Zensus durchzuführen und zu sehen, wer entwickelt denn im wissenschaftlichen Bereich Software und auch hier nochmal die Spezifikation dazu. Denn man grenzt sich da vielleicht leicht aus. Sobald man ab und zu mal einen Texteditor aufmacht oder etwas in der Art und ein kleines R-Script oder ein Python-Script oder was auch immer in der Art schreibt, kann man sich schon dazu zählen. Denn genau darum geht es einfach, um abzustecken. Wer macht so etwas Art? Wer programmiert Software? als Teil wissenschaftlichen Arbeitens. Das ist das eine, aber natürlich auch Leute, die jetzt wirklich reine Informatiker sind und solche Tools bauen, gehören natürlich genauso dazu. Ist sozusagen von allen Ecken kann man sich da ja nähern und alle diese Leute sollen da auch Gehör finden in dieser ganzen Sache. Von daher auf jeden Fall mitmachen. Dauert auch nicht lange. Ich glaube, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten kann man sich da nicht, na, vielleicht ein bisschen länger, kann man sich relativ schnell durchklicken und einfach mal ein bisschen Feedback geben, wie diese Community aussieht. Und darauf basierend sollen dann natürlich dann auch Entscheidungen oder zumindest vorgeschlagen werden. Und auch die Daten werden öffentlich gemacht werden. Also das wäre sehr hilfreich, wenn da noch ein bisschen Feedback käme. Ein paar Leute noch sich an den Rechner setzen und ein bisschen sagen, was sie denn so machen. Genau. Es gibt ja auf in der englischsprachigen Community, die ja schon deutlich etablierter ist, weil ich nenne es jetzt mal das professionelle Bild des wissenschaftlichen Software-Engineers, wahrscheinlich schon präsenter und konkreter ist und die Community vielleicht auch größer. Insofern wäre es natürlich auch schön, hier noch ein bisschen mehr Datenbasis für so ein deutsches Bild davon zu finden. Oder vielleicht sogar ein europäisches Institut. Ne? Also dieses SSI, von was du jetzt sozusagen angedeutet hast, also Software Sustainable Institute, das in UK gegründet wurde und ich glaube aus 4 Universitäten oder von 4 Universitäten gemeinsam betrieben wird. Das ist hier ganz klar das Vorbild und das ist auch super, was die da gemacht haben. Da muss man echt sagen, hat Deutschland echt gepennt. Also da gibt es noch viel aufzuholen. Ich hoffe, das hört jetzt irgendein Politiker, der sich jetzt irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Da kann man echt noch viel machen und genau diese Umfrage soll halt auch behilflich sein, das mal abzustecken und auch die Relevanz von Software darzustellen. Ich denke, es ist natürlich, es ist fast schon trivial, diese Wichtigkeit von Software anzunehmen. Also auch zu sagen, okay, ich gehe ins Labor, ich sammle Daten und komme dann zurück und dann mache ich einen Computer auf und mache Software, nutze Software darin, um meine Daten zu analysieren. Es sitzt keiner mit einem Geodreieck und einem Stück Papier da und macht dann irgendwelche Grafiken oder sowas in der Art. Das ist ganz klar, da gehört Software dazu. Und das ist, kann von auch Excel oder LibreOffice oder sowas sein, aber bis hin zu wirklich kleinen programmierten Skripten und sowas in der Art. Und da geht es dann los. Das heißt, man entwickelt Software, um eine konkrete wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten. Und das ist halt Teil von der ganzen Sache. Ja. Und bis hin zu dieser super spezialisierten Sache, ich bin Softwareentwickler, ich programmiere Software, die dann von anderen innerhalb dieser wissenschaftlichen Gemeinschaft genutzt wird. Mhm. Gut, Matthias, schön war's mal wieder, gell? Ja, es sammelt sich immer erstaunlich viel. Trotz der knappen Zeit, die man da jetzt reinsteckt, hat man immer wieder viel zu viele Links und muss dann doch ein bisschen selektieren. Also wir haben es ja schon gesagt, wir haben es heute noch nicht gesagt, aber wir sind natürlich zeitlich etwas immer eingeschränkt und die News, wie wir sie manchmal nennen, sind dann gar nicht mehr so neu, aber wir versuchen immer noch ein bisschen so die Highlights nochmal rauszukristallisieren und nochmal in die richtige Richtung zu leiten. Ja. Es ist halt immer so eine Melange an Dingen, die wir glauben, dass die auch mit weniger Aktualität, also mit weniger Nähe zum Veröffentlichungstermin noch aktuellen Diskussionsbedarf beinhalten. Und dann hat man natürlich immer mal wieder Themen, gerade wenn es um spezifische Tools geht, deren man zugeneigter ist. Ne? Die schnappt man halt auf und denkt sich so, ach, cooles Tool, das kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Insofern, ich meine, wir haben ja auch keinen Anspruch, jetzt unfassbar objektiv zu sein. Sind wir auch, glaube ich nicht. Wir sind maximal intersubjektiv. Total. Du als jemand, der innerhalb dieses Systems ohnehin arbeitet und da den eigenen, den internen Blick sozusagen mitbringt. Also insofern, wenn euch da was fehlt, auch nochmal der Aufruf, wir sind für Vorschläge immer offen, für Kommentare, Korrekturen immer dankbar. Also da bitte keine Scheu. Dann bleibt uns für heute, glaube ich, eigentlich nichts weiter, als uns fürs Zuhören zu bedanken. Genau. Und für das nette Gespräch, Matthias. Ja, dito. Und dann bis zur nächsten Episode. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.